Abschnitt 28 aus Die Pickwickier, Band 1, von Charles Dickens, übersetzt von Karl Kolb. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 28. Kapitel: Samuel Weller macht eine Wallfahrt nach Dorking und sieht seine Stiefmutter. Da bis zur Zeit, welche zur Abreise der Pickwickier nach Dingley Dell anberaumt war, noch 2 Tage fehlten, so setzte sich Herr Weller, nachdem er früh zu Mittag gespeist hatte, im Georg und Geier in ein Hinterstübchen, um darüber nachzudenken, wie er diese Zeit am zweckmäßigsten anwenden könnte. Es war ein außerordentlich schöner Tag und er hatte den Gegenstand noch keine 10 Minuten lang in seinem Geiste erwogen, als er plötzlich einen Anfall von kindlicher Liebe und Zärtlichkeit verspürte und der Gedanke, seinen Vater besuchen und seiner Stiefmutter die Aufwartung machen zu müssen, stand so gebieterisch vor seiner Seele, dass er ganz erstaunt war, wie er bisher diese Pflicht so gänzlich vergessen haben konnte. Um die Versäumnis unverzüglich wieder einzuholen, ging er geradenwegs zu Herrn Pickwick hinauf und bat ihn um Urlaub, damit er seinen lobenswerten Entschluss ausführen könnte. »Von Herzen gern, Sam, von Herzen gern«, sagte Herr Pickwick, dessen Augen vor Freude über diesen Beweis der zärtlichen Gefühle seines Dieners funkelten. »Von Herzen gern, Sam.« Herr Weller verneigte sich dankbar. »Ich sehe mit Vergnügen«, sagte Herr Pickwick, »dass du ein so zartes Gefühl für deine kindlichen Pflichten hast, Sam.« »Das habe ich immer gehabt, Sir«, erwiderte Herr Weller. »Es freut mich sehr, das von dir zu hören«, sagte Herr Pickwick beifällig. »Ja, Sir«, versetzte Herr Weller, »so oft ich etwas von meinem Vater haben wollte, bat ich ihn jedes Mal auf die ehrerbietigste und höflichste Weise darum, und wenn er es mir nicht gab, so nahm ich es selber aus Furcht, ich möchte mich zu einer Unart verleiten lassen, wenn ich es nicht hätte. Ich ersparte ihm auf diese Weise unendlich viel Verdruss, Sir.« »Das ist es nicht gerade, was ich meine, Sam«, versetzte Herr Pickwick kopfschüttelnd mit einem leichten Lächeln. »Hatte immer ein zartes Gefühl, Sir, immer die besten Absichten, wie jener Herr sagte, als er sein Weib im Stiche ließ, weil sie unglücklich mit ihm zu sein schien.« »Du kannst gehen, Sam«, sagte Herr Pickwick. »Danke Ihnen, Sir«, erwiderte Herr Weller, und nachdem er seine zierlichste Verbeugung gemacht und seine besten Kleider angelegt hatte, setzte er sich oben auf die Kutsche von Arundel und fuhr nach Dorking. Der Marquis von Granby war zu Wellers Zeiten das Muster eines Landstraßenwirtshauses der besseren Klasse, gerade groß genug, um bequem und klein genug, um behaglich zu sein. Neben der Straße ruhte ein großes Schild auf einem hohen Posten, welches den Kopf und die Schultern eines Mannes von apoplektischem Habitus in einem roten Rocke mit dunkelblauen Aufschlägen und einem dreieckigen Hute unter einem Himmel von der genannten Farbe darstellte. Über demselben waren ein paar Fahnen und unter dem untersten Rockknopfe ein paar Kanonen angebracht, und das Ganze sollte eine auffallende, unverkennbare Ähnlichkeit mit dem Marquis von Granby glorreichen Angedenkens haben. Am Fenster des Schenkstübchens präsentierte sich eine auserlesene Sammlung von Geranien und eine Reihe dick mit Staub bedeckter Branntweinflaschen. Die offenen Fensterladen waren mit einer Menge goldener Inschriften dekoriert, welche gute Betten und vorzügliche Weine verhießen, und die auserlesene Gesellschaft von Bauern und Hausknechten, welche an der Stalltür neben den Futtertrögen herumlungerten, gaben einen präsumptiven Beweis von der Vortrefflichkeit des Ales und Branntweins, welche im Hause verkauft wurden. Sam Weller stieg ab und blieb vor der Haustüre stehen, um mit dem Auge eines erfahrenen Reisenden alle diese kleinen Anzeichen eines lebhaften Geschäftsbetriebes zu mustern, und nachdem dies geschehen war, ging er mit den Ergebnissen seiner Beobachtungen völlig zufrieden raschen Schrittes hinein. »Nun denn«, rief eine gellende weibliche Stimme in dem Augenblick, wo Sam seinen Kopf zur Türe hineinsteckte, »was wünschen Sie, junger Mann?« Sam sah sich in der Richtung, aus welcher die Stimme kam, ringsum. Sie gehörte einer ziemlich wohlbeleibten Dame von behaglichem Aussehen, welche im Schenkstübchen neben dem Kamin saß und das Feuer unter dem Teekessel anblies. Sie war nicht allein, denn auf der anderen Seite der Feuerstätte saß in einem Stuhl mit hohem Rücken ein Mann in fadenscheinigen schwarzen Kleidern, mit einem Rücken, der beinahe ebenso lang und straff war wie die Lehne des Stuhls, und dieser Mann erregte sogleich Sams besondere Aufmerksamkeit. Er hatte ein langes, schmales, heuchlerisches Gesicht, eine rote Nase und ein stechendes Auge, das an eine Klapperschlange erinnerte und entschieden auf eine schlechte Gesinnung hindeutete. Er trug sehr kurze Beinkleider und schwarze baumwollene Strümpfe, welche gleich seinem übrigen Anzug sehr abgeschabt waren. Seine Blicke waren steif, aber sein weißes Halstuch war es nicht, und die langen, schmalen Zipfel desselben hingen auf eine für das Auge sehr beleidigende Weise über seine eng zugeknöpfte Weste herab. Ein paar alte, abgetragene Biberhandschuhe, ein breitkrempiger Hut und ein verschossener grüner Regenschirm mit einer Menge hervorstehenden Fischbeinen, welche den Mangel eines Handgriffs am oberen Ende ersetzen zu müssen schienen, lagen auf dem Stuhl neben ihm, und die Ordnung und Sorgfalt, womit diese Gegenstände untergebracht waren, schien darauf hinzudeuten, dass der Mann mit der roten Nase, wer er immer auch sein mochte, nicht die Absicht hatte, so schnell wieder weiterzugehen. Um jedoch dem Mann mit der roten Nase Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, müssen wir bemerken, dass er keineswegs weise gewesen wäre, wenn er eine solche Absicht gehabt hätte, denn allem Anscheine nach müsste er einen ausgezeichneten Kreis von Bekannten gehabt haben, wenn er hätte vernünftigerweise erwarten können, es irgendwo anders behaglicher zu bekommen. Das Feuer brannte hell unter dem Einflusse des Blasenbalgs, und der Kessel summte vergnüglich unter dem Einflusse beider. Auf dem Tische stand ein kleines Teeservice, und in einer Platte vor dem Feuer schmorten langsam einige Butterbrotschnitten, und der Mann mit der roten Nase war eifrig damit beschäftigt, ein großes Stück Brot durch die Vermittlung einer langen, messingenen Gabel in den genannten Leckerbissen zu verwandeln. Neben ihm stand ein Glas duftenden, warmen Ananasgrocks mit einer Zitronenscheibe darin, und so oft der Mann mit der roten Nase eine Brotschnitte vors Auge hielt, um zu untersuchen, wie weit sie gar sei, nahm er ein paar Tropfen von dem warmen Ananasgrock zu sich und lächelte der ziemlich wohlbeleibten Dame zu, wie sie das Feuer anblies. Sam hatte sich so sehr in die Betrachtung dieser behaglichen Szene verloren, dass er die erste Frage der ziemlich Wohlbeleibten gänzlich überhörte. Erst als sie zweimal, und zwar jedes Mal mit gellenderem Tone, wiederholt worden war, kam er zu dem Bewusstsein der Unschicklichkeit seines Betragens. »Ist der Herr zu Hause?« fragte Sam in Erwiderung der Frage der Dame. »Nein«, versetzte Frau Weller, denn die ziemlich Wohlbeleibte war niemand anders als die Weiland-Wittip und Universalerbin des seligen Herrn Clark. »Nein, er ist nicht zu Hause, und ich erwarte ihn auch nicht.« »Er ist vermutlich irgendwo hingefahren«, fragte Sam. »Mag sein, vielleicht aber auch nicht«, erwiderte Frau Weller, eine Brotschnitte, die der Mann mit der roten Nase eben abgeschnitten hatte, mit Butter bestreichend. »Ich weiß es nicht, und überdies kümmert es mich auch nicht. Sprechen Sie einen Segen, Herr Stiggins.« Der Mann mit der roten Nase tat, was man verlangt hatte, und fiel dann augenblicklich mit wilder Gefräßigkeit über die Brotschnitten her. Gleich auf den ersten Blick hatte Sam aus dem Äußern des Mannes mit der roten Nase mehr als zur Hälfte den Schluss gezogen, es möchte der Helfer des Hirten sein, von welchem sein achtbarer Vater gesprochen. In dem Augenblicke, wo er ihn essen sah, waren alle seine Zweifel über diesen Gegenstand gehoben, und er merkte sogleich, dass er, um einstweilen sein Quartier hier aufschlagen zu können, unverzüglich festen Fuß fassen müsste. Demgemäß begann er seine Prozedur damit, dass er seinen Arm über die Halbtüre des Schenkstübchens legte, kaltblütig aufschloss und gemächlich hineinging. »Stiefmutter«, sagte Sam, »wie geht's euch?« »Wahrhaftig, ich glaube, es ist ein Weller«, rief sie, ihre Augen mit nicht sehr vergnügtem Ausdruck auf Sams Gesicht richtend. »Ich glaube es beinahe auch«, sagte der unerschütterliche Sam, »und ich hoffe, dieser ehrwürdige Schindelmann wird mich entschuldigen, wenn ich den Wunsch ausdrücke, euer Weller zu sein, Stiefmutter.« Dies war eine doppelte Ladung, denn er gab damit zu verstehen, dass Frau Weller eine sehr anmutige Frau sei und zugleich, dass Herr Stiggins ein geistliches Aussehen habe. Das Kompliment machte auch einen sichtbaren Eindruck auf beide, und Sam verfolgte seinen Vorteil, indem er seine Schiefmutter küsste. »Gehen Sie weg«, sagte Frau Weller ihn von sich stoßend. »Pfui, junger Mann«, schalt der Herr mit der roten Nase. »Keine Beleidigung, Sir, keine Beleidigung«, versetzte Sam, »doch Sie haben ganz recht. Es ist aber auch etwas Missliches, wenn Stiefmütter jung und hübsch sind, nicht wahr, Sir?« »Es ist alles eitel«, sagte Herr Stiggins. »Ach ja«, seufzte Frau Weller, ihre Haube zurechtsetzend. Sam war der gleichen Meinung, verschloss sie aber in seine Brust. Der Hirtenhelfer schien über Sams Ankunft keineswegs sehr erfreut, und als die erste Begeisterung über das Kompliment verflogen war, sah man es sogar Frau Wellern an, dass sie Sams Gegenwart ohne die geringste Unzufriedenheit hätte entbehren können. Aber er war nun einmal da, und da man ihn ehrenhalber nicht hinausweisen konnte, so setzten sich alle drei zum Tee. »Und was macht der Vater?«, fragte Sam. Auf diese Frage hob Frau Weller Hände und Augen empor, als wäre der Gegenstand zu schmerzlich, um ihn zu berühren. Herr Stiggins seufzte. »Was hat dieser Herr?«, fragte Sam. »Er beklagt den Weg, den Ihr Vater wandelt«, erwiderte Frau Weller. »In der Tat?«, fragte Sam. »Und er hat nur zu triftige Gründe dazu«, fuhr Frau Weller mit ernstem Tone fort. Herr Stiggins nahm eine frische Butterschnitte und stieß einen schweren Seufzer aus. »Es ist ein entsetzlich ruchloser Mensch«, sagte Frau Weller. »Ein Mensch des Zorns«, setzte Herr Stiggins hinzu, biss ein großes halbkreisförmiges Stück aus der Butterschnitte heraus und seufzte wieder. Sam fühlte sich sehr dazu aufgelegt, dem ehrwürdigen Herrn Stiggins Anlass zum Seufzen zu geben, aber er bezwang seine Neigung und fragte nur, »Nun, was ist denn mit dem Alten?« »Was es mit ihm ist«, versetzte Frau Weller, »oh, er hat ein verstocktes Herz. Alle Abende kommt dieser vortreffliche Mann. Zürnen Sie nicht, Herr Stiggins, ich darf es behaupten, Sie sind ein vortrefflicher Mann und bleibt hier stundenlang bei uns, und dies macht nicht den geringsten Eindruck auf ihn.« »Nun, das ist sonderbar«, bemerkte Sam. »Auf mich würde es einen starken Eindruck machen, wenn ich an seiner Stelle wäre, das weiß ich.« »Die Sache ist die, mein junger Freund«, sagte Herr Stiggins mit feierlichem Tone, »er hat ein verhärtetes Herz. Oh, mein junger Freund, wer hätte den inständigen Bitten von 16 unserer schönsten Schwestern widerstehen können? Wer hätte ihren Ermahnungen, unserer trefflichen Gesellschaft beizutreten, welche die Negerkinder in Westindien mit Flanelljacken und moralischen Taschentüchern versieht, sein Ohr verschlossen?« »Was ist denn ein moralisches Taschentuch?« fragte Sam. »Ich habe noch nie eine solche Ware gesehen.« »Taschentücher, welche das Vergnügen mit der Belehrung verbinden, mein junger Freund«, erwiderte Herr Stiggins. »Es sind auserlesene Erzählungen mit Holzschnitten darauf gedruckt.« »Ach, ich erinnere mich«, sagte Sam, »Sie hängen in den Leinwandladen mit Bettlerpetitionen und anderem dergleichen Zeug darauf.« Herr Stiggins machte sich an eine dritte Butterschnitte und nickte beifällig. »Und er wollte sich von den Damen nicht dazu bewegen lassen?« fragte Sam. »Saß da und rauchte seine Pfeife und sagte, die Negerkinder wären.« »Was sagte er, dass die Negerkinder wären?« sprach Frau Weller. »Junge Waldteufel«, erwiderte Herr Stiggins höchlich entrüstet. »Sagte, die Negerkinder wären junge Waldteufel«, wiederholte Frau Weller. Und beide seufzten über das gottlose Benehmen des älteren Herrn Samuel. Es wäre noch eine Menge anderer Ruchlosigkeiten ähnlicher Natur an den Tag gekommen, aber da die Butterschnitten alle verspeist waren, der Tee immer schwächer wurde und Sam nicht im geringsten Miene machte, sich zu entfernen, so erinnerte sich Herr Stiggins plötzlich, dass er eine höchst dringende Angelegenheit mit dem Hirten zu besprechen habe und verabschiedete sich. Kaum war das Teegeschirr abgetragen und der Herd aufgewaschen, als die Londoner Postkutsche Herrn Weller Senior vors Haus brachte, seine Beine ihn in das Schenkstübchen trugen und seine Augen ihm seinen Sohn zeigten. »Was, Sammy?« rief der Vater. »Sieh da, der alte Nops«, rief der Sohn, und sie schüttelten sich herzlich die Hände. Zu Nobs erwähnt der Übersetzer, damit sei Obadias gemeint. »Freut mich sehr, dich zu sehen, Sammy«, sagte der ältere Herr Weller, »ob es gleich ein Geheimnis für mich ist, wie du es angegangen, deine Stiefmutter zu gewinnen. Ich wünschte nur, du schriebest mir das Rezept auf, das wäre mir das Liebste.« »Psst«, machte Sam, »sie ist zu Hause, Alter.« »Sie hört nichts«, versetzte Herr Weller. »Nach dem Tee geht sie allemal und lauft sich ein paar Stunden lang auf der Hausflur außer Atem, und so können wir uns mittlerweile etwas anfeuchten, Sammy.« Also sprechend mischte Herr Weller zwei Gläser Branntwein und Wasser, holte ein paar Pfeifen, und Vater und Sohn setzten sich einander gegenüber, Sam auf der einen Seite des Kamins in den Stuhl mit der hohen Lehne und Herr Weller Senior auf der anderen in einen Ditto von derselben Bequemlichkeit, und so hatten sie gegenseitig aneinander ihre Freude, natürlich aber in den Schranken der gebührenden Würde. »Jemand hier gewesen, Sammy?« fragte Herr Weller Senior trocken nach einem langen Stillschweigen. Sam bejahte die Frage mit einem bedeutungsvollen Kopfnicken. »Der rotnasige Kerl?« fragte Herr Weller. Sam nickte wieder. »Ein liebenswürdiger Mann, das Sammy«, bemerkte Herr Weller heftig rauchend. »Scheint so«, erwiderte Sam. »Viel Talent fürs Rechnungswesen«, sagte Herr Weller. »So?« fragte Sam. »Bord am Montag 18 Pence, verlangt am Dienstag einen Schilling, um die halbe Krone vollzumachen, will am Mittwoch noch eine halbe Krone, dass es 5 Schilling ausmacht, und so doppelt er fort, bis er eine 5-Pfund-Note hat, ehe man sich's versieht, wie es im Rechenbuch mit den Hufnägeln ging, Sammy.« Sam gab durch Kopfnicken zu verstehen, dass er sich der Aufgabe, auf die sein Vater anspielte, noch erinnerte. »Ihr wolltet euch also für die Flanelljacken nicht unterschreiben?« fragte Sam nach einer anderen Pause, während deren man sich beiderseits mit Rauchen die Zeit vertrieb. »Wahrlich nein«, erwiderte Herr Weller. »Was sollen die jungen Neger mit Flanelljacken? Aber ich will dir was sagen, Sammy«, fuhr Herr Weller fort, indem er seine Stimme dämpfte und sich übers Kamin herüberbeugte. »Gegen Zwangsjacken für gewisse Leute in unserem Lande hätte ich gar nichts einzuwenden.« Bei diesen Worten versetzte sich Herr Weller langsam wieder in seine frühere Stellung und gab seinem Erstgeborenen einen bedeutungsvollen Wink. Ebenso seltsam kommt mir der Einfall vor, Taschentücher unter Leute auszuteilen, welche sie gar nicht zu gebrauchen wissen, bemerkte Sam. »Sie machen einen Streich über den anderen, Sammy«, versetzte sein Vater. »Letzten Sonntag gehe ich die Straße hinauf. Wen sehe ich an der Kirchtüre stehen mit einem blauen Suppenteller in der Hand? Niemand anders als deine Stiefmutter. Ich glaube wahrhaftig, es war Münze für ein paar Sovereigns drin, lauter Halb-Pence-Stücke. Und als die Leute aus der Kirche kamen, regnete es Pence, dass man hätte glauben sollen, kein sterblicher Teller, der jemals aus der Werkstätte eines Töpfers hervorging, könne diese Hülle und Fülle tragen. Wofür meinst du, dass da gebettet wurde? Vielleicht wieder für einen Tee, sagte Sam. Keineswegs, erwiderte der Vater, für des Hirten Wassersteuer, Sammy. »Des Hirten Wassersteuer?« fragte Sam. »Ja«, erwiderte Herr Weller, »er war noch mit 3 Quartalen im Rest. Vielleicht hegte er die Ansicht, das Wasser sei für ihn ein ziemlich unnützer Artikel, denn er trinkt sehr wenig von dieser Flüssigkeit, Sammy, sehr wenig. Er kennt eine andere, die wenigstens 6-mal mehr wert ist. Gut, dem sei wie ihm wolle. Es war einmal nicht bezahlt und sie verschlossen ihm die Röhre.« »Was tut der Hirte? Er geht in die Kirche, gibt sich für einen Märtyrer aus und sagt, er hoffe, der Hahnumdreher, welcher ihm das Wasser abgeschnitten hätte, werde in sich gehen und auf den rechten Weg zurückkehren. Aber in seinem Herzen denkt er, der Teufel möge ihn in sein Kundenbuch eintragen.« Auf dieses berufen die Weiber eine Versammlung ein, singen einen Psalm, setzen deine Stiefmutter auf den Präsidentenstuhl, veranstalten auf den nächsten Sonntag eine Kollekte und händigen alles dem Hirten ein. Und wenn er nicht genug bekam, um sich für sein ganzes Leben lang von der Wassersteuer freizumachen, schloss Herr Weller seinen Vortrag, »So bin ich ein Holländer und du bist auch einer, Sam, und damit basta.« Herr Weller rauchte einige Minuten still und begann dann aufs Neue. »Das Schlimmste an diesen Hirten ist, dass sie den jungen Weibern die Köpfe verdrehen. Der Herr erbarme sich über die guten Seelen. Sie glauben, es habe alles seine Richtigkeit und wissen es nicht besser. Aber man treibt nur sein Spiel mit ihnen, Samuel. Man treibt nur sein Spiel mit ihnen.« »Das vermute ich auch«, sagte Sam. »Nichts anderes«, versetzte Herr Weller mit ernstem Kopfschütteln, »und was mich am meisten ärgert, Samuel, ist das, dass Sie all Ihre Zeit und Mühe damit vergeuden, Kleider für kupferfarbige Leute zu machen, welche Sie nicht bedürfen, und keine Rücksicht auf fleischfarbige Christen nehmen, welche Sie bedürfen. Wenn ich Herr wäre, Samuel, ich würde einige von diesen faulen Herren hinter einen schweren Schiebkarren stellen, den sie mir Tag für Tag auf einen 14-Zoll breiten Brett auf- und niederfahren müssten. Das würde ihnen schon die Mücken aus dem Kopf jagen, wenn es irgend möglich wäre.« Als Herr Weller dieses freundliche Mittel mit großem Nachdruck empfohlen hatte, den er durch verschiedene Kopfbewegungen und Augenverdrehungen verstärkte, leerte er sein Glas auf einen Zug und klopfte mit der ihm angeborenen Würde die Asche aus seiner Pfeife. Mit dieser Operation war er beschäftigt, als sich im Gange eine gellende Stimme vernehmen ließ. »Das ist deine liebe Anverwandte, Sammy«, sagte Herr Weller, und ins Zimmer herein stürmte seine Frau Gemahlin. »Ach, du bist wieder zurückgekommen«, fragte Frau Weller. »Ja, meine Liebe«, erwiderte Herr Weller, sich eine frische Pfeife stopfend. »Ist Herr Stiggins wieder hier gewesen?«, fragte Frau Weller. »Nein, meine Liebe, er war nicht hier«, erwiderte Herr Weller, seine Pfeife vermittels der sinnreichen Operation anzündend, vermöge derer man eine rotglühende Kohle mit der Zange aus dem Feuer nimmt und an die Höhlung des Kopfes hält, und überdies, meine Liebe, dächte ich es überleben zu können, wenn er gar nicht mehr käme.« »Pfui, ruchloser Mensch«, rief Frau Weller aus. »Ich danke dir, meine Liebe«, erwiderte Herr Weller. »Geht, geht, Vater«, sagte Sam, »keine Liebeserklärungen vor Fremden, hier kommt der ehrwürdige Herr wieder.« Auf diese Nachricht wischte Frau Weller hastig die Tränen ab, die sie soeben hervorzupressen angefangen hatte, und Herr Weller rückte seinen Stuhl missmutig in die Ecke des Kamins. Herr Stiggins war leicht zu bewegen, ein Glas warmen Ananasgrog anzunehmen und ein zweites und ein drittes darauf folgen zu lassen und sich dann mit einem kleinen Abendessen zu erquicken, bevor er sich wieder aufs Neue mit dem Geschäft des Trinkens befasste. Er saß auf der gleichen Seite mit Herrn Weller, und so oft dieser Gentleman der Beobachtung seines Weibes entging, deutete er seinem Sohne die Regungen, die in der Tiefe seines Herzens versteckt lagen, dadurch an, dass er seine Faust über dem Kopf des Hirtenhelfers hin und her bewegte, eine Pantomime, welche seinem Sohn die ungetrübteste Freude machte, die umso größer war, da Herr Stiggins, ruhig seinen Ananasgrog trinkend, nicht von ferne ahnte, was hinter ihm vorging. Der größte Teil der Unterhaltung war auf Frau Weller und den ehrwürdigen Herrn Stiggins beschränkt, und die Gegenstände, welche hauptsächlich abgehandelt wurden, waren die Tugenden des Hirten, die Würdigkeit seiner Herde und die schweren Sünden und Verbrechen aller übrigen Menschen. Abhandlungen, welche der ältere Herr Weller gelegentlich durch halb unterdrückte Anspielungen auf einen Gentleman namens Walker und andere naheliegende Kommentarien der Art unterbrach. Endlich ergriff Herr Stiggins, als sich verschiedene ganz unzweideutige Symptome zeigten, dass er so viel Ananasgrog zu sich genommen, als er schicklicherweise führen konnte, seinen Hut, verabschiedete sich, und einen Augenblick darauf wurde Sam von seinem Vater in sein Schlafgemach geführt. Der achtbare alte Herr schüttelte seinem Sohne feurig die Hand und schien geneigt, einige Bemerkungen an ihn zu richten, aber als er sah, dass ihm Frau Weller folgte, gab er seine Absicht auf und wünschte ihm alsbald eine gute Nacht. Sam war am folgenden Tage bei Zeiten auf, und nachdem er in aller Eile ein Frühstück eingenommen, schickte er sich zur Rückkehr nach London an. Er hatte kaum den Fuß aus dem Hause gesetzt, als sein Vater vor ihm stand. »Du gehst, Sammy?« fragte Herr Weller. »Im Augenblick«, erwiderte Sam. »Ich wünschte, du könntest diesen Stiggins unsichtbar machen und mitnehmen«, sagte Herr Weller. »Ich schäme mich für euch, alter Packan«, sagte Sam mit vorwurfsvollem Tone. »Warum leidet ihr es denn, dass er seine rote Nase in den Marquis von Granby hineinsteckt?« Der ältere Herr Weller heftete einen ernsten Blick auf seinen Sohn und erwiderte: »Weil ich ein verheirateter Mann bin, Samuel, weil ich ein verheirateter Mann bin.« »Wenn du einmal ein verheirateter Mann bist, Samuel, so wirst du eine Menge Dinge verstehen lernen, die du jetzt nicht verstehst. Aber ob es der Mühe wert ist, so viel durchzumachen, um so wenig zu lernen, wie jener Waisenknabe sagte, als er mit dem Alphabet zu Ende war, das ist Geschmackssache. Ich bin der Meinung, dass es nicht der Mühe wert ist.« »Nun«, sagte Sam, »lebt wohl.« »Halt, halt, Sammy«, erwiderte sein Vater. »Ich habe nur noch das zu sagen«, sprach Sam, stehenbleibend, »wenn ich der Eigentümer des Marquis von Granby wäre und dieser Stiggins käme mir und fräße geröstete Butterschnitten in meinem Schenkstübchen, ich würde ihm...« »Was?« fragte Herr Weller mit großer Hitze. »Was?« »Seinen Grog vergiften.« »Wirklich?« fragte Herr Weller, seinem Sohn feurig die Hand schüttelnd. »Würdest du das wirklich, Sammy? Würdest du das?« »Ich würde«, sagte Sam, »anfangs würde ich zwar nicht so hart mit ihm verfahren, sondern ihn nur in die Wasserkufe stecken und den Deckel zuschlagen und wenn ich dann fände, dass er gegen diese Güte unempfindlich wäre, so würde ich ihn durch das andere Mittel zu bekehren suchen.« Der ältere Herr Weller heftete einen Blick hoher, unaussprechlicher Bewunderung auf seinen Sohn, und nachdem er ihm die Hand noch einmal gedrückt hatte, ging er langsam weg und gab sich den zahllosen Gedanken hin, welche der Rat seines Erstgeborenen in ihm erweckt hatte. Sam sah so lange hinter sich, bis die Straße um eine Ecke bog, und verfolgte seinen Weg nach London. Anfangs dachte er über die mutmaßlichen Wirkungen seines Rates und die Wahrscheinlichkeit oder Unwahrscheinlichkeit der Befolgung desselben von Seiten seines Vaters nach. Indessen schlug er sich diesen Gegenstand mit dem tröstlichen Gedanken aus dem Sinn, dass es nur die Zeit lehren könne, und dieser Gedanke ist es auch, den wir dem Leser anempfehlen. Ende von Abschnitt 28, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 12. April 2025. Ende von Die Pickwickia, Band 1 von Charles Dickens, übersetzt von Karl Kolb.